Der Predigttext zu diesem Neujahrstag steht zum einen im Psalm 98 und zum anderen in Jakobus 4, Vers 13 bis 15. Es heißt dort, singt dem Herrn ein neues Lied, denn er tut Wunder. Er schafft Heil mit seiner Rechten und mit seinem heiligen Arm. Der Herr lässt sein Heil kund werden, vor den Völkern macht er seine Gerechtigkeit offenbar. Er gedenkt an seine Gnade und Treue für das Haus Israel. Aller Weltenden sehen das Heil unseres Gottes. Jauchzt dem Herrn, alle Welt, singt, rühmt und lobet. Und Jakobus 4, da wird mahnend gesagt, ihr sprecht heute oder morgen, wollen wir in die oder die Stadt gehen und wollen ein Jahr dort zubringen und Handel treiben und Gewinn machen. Und ihr wisst nicht, was morgen sein wird. Was ist euer Leben? Ein Rauch seid ihr, der eine kleine Zeit bleibt und dann verschwindet. Dagegen sollt ihr sagen, wenn der Herr will, werden wir leben und dies oder das tun. Liebe Gemeinde, sicher haben wir auch für dieses Jahr Pläne gemacht. Aber wir wissen nichts Genaues, was auf uns zukommen wird. Wir wissen nicht, wie viele Tage unser Erdenleben noch ausmacht. Es kann plötzlich zu Ende gehen. Unsere Planungen werden vielleicht gegenstandslos, weil uns Gott ruft aus der Zeit in Ewigkeit. Darum sollen wir in allen Erwartungen und Planungen für das vor uns liegende Jahr demütig bleiben und uns in der Abhängigkeit von dem lebendigen Gott und seinem Willen erkennen. So Gott will und wir leben, dann wollen wir dieses oder jenes tun. Doch bei aller untertänigen Demut, die wir haben dürfen und sollen vor Gott, sollen wir in der Hoffnung bleiben, Neues erleben zu können, Neues empfangen zu dürfen, das, was der Herr geben will und was er unternehmen will mit uns. Diese Hoffnung soll nicht wanken. Solange wir auf der Erde sind, sollen wir die neu zugeteilten Gaben und Aufgaben zulassen, nach den Möglichkeiten, die uns geschenkt sind. Und zwar im Leben miteinander, im Leben in dieser Stadt, in die wir gestellt sind, und im Leben in unserem Land. Wir sollen die Gaben und Möglichkeiten zu solchem Dienst in Stadt und Land und in der Gemeinde aus Gottes Hand begehren und nutzen. Dem Herrn ein neues Lied singen im neuen Jahr bedeutet doch, die Frage stellen, die einst auch der Glaubensvater Abraham stellte, nachdem ihm ja Gott zusagte und sprach, fürchte dich nicht, Abraham, ich bin dein Schild und dein sehr großer Lohn. Da sagte Abraham, Herr, mein Gott, was willst du mir geben? Diese Offenheit soll am Anfang eines neuen Jahres stehen. Herr, was willst du mir geben? Gott versprach und verspricht immer Neues in der Erfahrung mit seinem Segen. Er versprach und Segen durch das Leben auf der Erde zu geben. Und wir brauchen als seine Kinder nicht nur von Vergangenem zu reden und zu zehren, sondern offen sein für das Neue. Nicht nur vergangene Erfahrung mit Gott und Jesus Christus sollen uns begleiten, sondern gegenwärtige und auch zukünftige Erfahrung. So heißt es auch im 3. Mose 26, es ist wohl wahr, ihr werdet noch von dem Vorjährigen essen, ihr steht noch unter der Erfahrung des vergangenen Segens. Wenn aber das Neue kommt, dann sollt ihr das Vorjährige wegtun. Der Herr sorgt für die Seinen stets erneut, so wie es die jeweilige gegenwärtige Situation erfordert. Er gibt notwendige Kraft zu überwinden, zum Glauben, zum Gehen in seinem Namen. So lesen wir es auch im Buch des Propheten Jesaja, wo zugesagt ist, nicht nur mit Worten, sondern mit der begleitenden Kraft, die auf den Herrn harren. Sie kriegen die neue Kraft. Sie fahren auf mit Flügeln wie Adler, dass sie laufen und nicht matt werden, dass sie wandeln und nicht müde werden. Wir brauchen also nicht auf Kräftemangel in unserem Leben zu schauen. Jesus Christus ist unsere Stärke zu jeder Zeit, wie es nötig ist. Er gibt das, was wir brauchen in seiner Nachfolge. Er gibt uns auch neue Erleuchtung über sein Wort, damit wir richtige Entscheidungen im täglichen Leben treffen können und dass wir im Blick auf die Zukunft gesichert sein können. Darum sagt er wieder durch den Propheten Jesaja: Siehe, was ich früher verkündigt habe, ist doch gekommen. So verkündige ich auch Neues, ehe denn es aufgeht, lasse ich es euch hören. Gott redet neu zu uns. Er spricht mit uns. Er leitet uns auf dem guten Weg, den er bereitet hat. Der Herr kam in diese Welt zu unserer Erlösung und er wird auch wiederkommen zu unserer Aufnahme ins himmlische Reich und zur Sichtbarmachung seines Reiches auf Erden von Jerusalem aus. Der Herr zeigt uns einen neuen Weg. Einen neuen Weg des Friedens mit dem Nächsten. Da, wo wir vielleicht die Brücke des Friedens nicht schlagen konnten, sollen wir neu beschenkt werden, diesen Weg zu finden und somit das Zeugnis seiner Herrlichkeit weiterzugeben. Wo kein Durchkommen im vergangenen Jahr gewesen ist und Probleme aller Art nicht vermieden werden konnten, wo kein gangbarer Weg sichtbar wird zur Vermeidung von Schwierigkeiten in Ehe, Familie, Beruf und Gemeinde, schafft der Herr den Seinen eine neue Öffnung zum segensreichen Handeln. Was im alten Jahr noch unmöglich und verschlossen schien, soll im neuen Jahr geöffnet und ausgeführt werden. Auch ist Gott in Jesus Christus neu vergebungsbereit. Alles neu im neuen Jahr, wo wir versagt haben und seine Ehre nicht gesucht haben. Er spricht: Ich will ein Neues schaffen unter euch. Jetzt wächst es auf. Ich mache einen Weg in der Wüste und Wasserströme in der Einöde. wo vielleicht unser Glaubensleben so wie eine Wüste geworden ist, soll diese Wüste unbedingt bewässert werden, damit unser Glaubensleben ganz neu erstrahlt im Lichte des Herrn und ein Segen wird für den Nächsten. Gott ist auch im neuen Jahr vergebungsbereit. So lesen wir es auch im ersten Johannesbrief, Kapitel 1, Vers 9 und den Anfang von Kapitel 2. Wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Wenn jemand sündigt, dann haben wir einen Fürsprecher bei dem Vater, Jesus Christus, der gerecht ist. Und er ist die Versöhnung für unsere Sünden, nicht allein aber für die unsrigen, sondern auch für die der ganzen Welt. Darum fordert uns der Apostel Jesu Christi, der Apostel Paulus auf und sagt, zieht doch den neuen Menschen an. Zieht ihn an, der nach Gott geschaffen ist, in wahrer Gerechtigkeit und Heiligkeit. Die Erwartung zu Beginn eines neuen Jahres vom Herrn ganz neu, vielleicht ganz anders geführt zu werden und an seinem Werk eingesetzt zu werden, soll aber mit unserer Bereitschaft gepaart sein, im neuen Menschen zu leben und im neuen Menschen handeln zu wollen, den Jesus Christus durch sein Sterben und Leiden am Kreuz auf Golgatha und seine Auferstehung von den Toten geschaffen hat. Darum durfte der Apostel Paulus auch so sagen, nun sind wir doch frei geworden vom Gesetz. Wir sind ihm abgestorben, das uns einst gefangen hielt, so dass wir dienen im neuen Wesen des Geistes und nicht im alten Wesen des Buchstabens. Jesus zu dienen in der Kraft des Heiligen Geistes ist uns somit zur Freude und zur Freiheit geworden. Sein Wesen, auch in diesem Jahr, darf unser Wesen sein, wodurch wir ein Segen für die Menschen unserer Umgebung werden und dadurch Gottes Namen ehren. Das neue Wesen zeigt sich auch in diesem neuen Jahr so, indem es ausstrahlt ein herzliches Erbarmen, Freundlichkeit und Demut, Sanftmut und Geduld. Und einer kann den anderen ertragen und vergeben, wo er schuldig an ihm geworden ist. Das ist das neue Wesen. Die Liebe untereinander und zu allen Menschen als Geschöpfe Gottes ist alt und neu zugleich. Diese Liebe soll immer wieder entdeckt werden und dadurch auch zur Fürsorge am Nächsten dienen. Der Apostel Johannes schrieb diesbezüglich und sagte, meine Lieben, ich schreibe euch nicht ein neues Gebot, sondern das alte, das ihr von Anfang an gehabt habt. Das alte Gebot ist das Wort, das ihr gehört habt. Und doch schreibe ich euch ein neues Gebot, das wahr ist in ihm und in euch. Denn die Finsternis vergeht und das wahre Licht scheint jetzt. Wer seinen Bruder liebt, der bleibt im Licht. Und durch ihn, durch den, kommt niemand zu Fall. Das Alte ist hier auch das Neue. Das Neue ist das Alte. Die Liebe ist beständig. Zu jeder Zeit. Die Liebe Gottes bleibt unveränderlich. Liebe trägt durch alle Lebenssituationen und durch alle Lebensaufgaben, weil Jesus Christus immer dabei ist. Das sollten wir uns auch neu wünschen für dieses Jahr. Christus immer dabei, seine tragende Liebe in Ehe, Familie, Beruf, Gemeinde, wo wir auch stehen. Er soll immer dabei sein, bis wir einst aufgehoben werden in die Herrlichkeit Gottes. Und auch dort werden wir nicht nur die Vollendung aller Dinge sehen, sondern auch noch Neues, wieder Neues erfahren und empfangen. Denn der Herr hat immer mehr zu geben, als er uns schon dargereicht hat. Er ist reich an Gnaden und wir sollen uns schon jetzt darauf von ganzem Herzen freuen. In den Sendschreiben lautet es so an die Gemeinde zu Pergamus: Wer überwindet, dem will ich geben von dem verborgenen Manna und will ihm geben einen weißen Stein. Und auf dem Stein ist ein neuer Name geschrieben, den niemand kennt als der, der ihn empfängt. Weitere neue Gaben. Selbst in der Ewigkeit dürfen wir Neues erwarten und empfangen. Dann wird unser altes Wesen, das uns noch in dieser Welt immer wieder Nöte bereitet, ganz abgelegt und nie mehr angezogen werden. Der neue Name gleicht dem neuen Menschen in der neuen Welt, in dem neuen Jerusalem. So spricht der Herr zu der Gemeinde zu Philadelphia: Wer überwindet, den will ich machen zum Pfeiler in dem Tempel meines Gottes, und er soll nicht mehr hinausgehen, und ich will auf ihn schreiben den Namen meines Gottes und den Namen des neuen Jerusalem, der Stadt meines Gottes, die vom Himmel herniederkommt von meinem Gott, und meinen Namen, den neuen. Wenn alles neu geworden ist, von dem wir in diesem neuen Jahr schon weiteres erfahren sollen, werden wir vom Herrn, der treu und wahrhaftig ist, auch ein neues Lied der Ehrung Gottes lernen. Alle Wesen um den Thron Gottes singen das Lied von der Vollendung des Werkes Jesu in seiner Gemeinde. Ein neues Lied. Das lautet: Du bist würdig, denn du bist geschlachtet und hast mit deinem Blut Menschen für Gott erkauft, aus allen Stämmen und Sprachen und Völkern und Nationen. Das werden alle singen in der Ewigkeit. Liebe Geschwister, wir haben also viel Neues zu erwarten, bis Gott alles in allen ist. Freuen wir uns darauf und ehren unseren Herrn täglich mit Danksagung im Gebet. Denn schon jetzt sollen wir die Schätze des Himmels einnehmen. Jesus Christus spricht uns zu und sagt: Bittet, so wird euch gegeben. Suchet, so werdet ihr finden. Klopft an, so wird euch aufgetan. Denn wer bittet, der empfängt. Wer sucht, der wird finden. Und wer anklopft, dem wird aufgetan. Wir können uns fragen an diesem ersten Tag des neuen Jahres, ob wir bereit sind für das Neue aus Gottes Hand oder ob wir weiter in den Gleisen der Gewohnheit laufen wollen. Was war, das soll wieder sein. Wir wollen so bleiben, wie wir immer gewesen sind, oder wir wollen Neues empfangen, das uns verändert in das Bild unseres Heilandes. Wir möchten mehr von der Gnade Gottes erfahren, mehr von seiner Liebe erfüllt sein und Barmherzigkeit gegen unseren Nächsten viel mehr üben. Bei allem, was uns im neuen Jahr begegnen wird, an Gutem oder an Leidvollem, soll uns das eine bewusst bleiben, dass unser Leben auf Erden nur ein Rauch ist, der eine kleine Zeit bleibt und dann verschwindet. Alles Irdische das uns umgibt und noch anhaftet, wird mit unserem physischen Leib zu Ende gehen und nicht mehr sein. Das Sichtbare verschwindet für immer, aber unser geistliches Leben, die erlöste Seele, steigt auf zu Gott und wird für diese Welt unsichtbar sein. Darum sind wir neu daran erinnert, dem Sichtbaren den richtigen Stellenwert auch in diesem Jahr einzuräumen. Das Sichtbare im Herzen loszulassen, um das Unsichtbare, den von Gott dargereichten Segen, zu empfangen und einzunehmen. In diesem Sinne könnten wir dann mit David sagen, im Psalm 16, ich habe den Herrn alle Zeit vor Augen. Steht er mir zur Rechten, dann werde ich festbleiben. Darum freut sich mein Herz und meine Seele ist fröhlich. Auch mein Leib wird sicher liegen. Liebe Geschwister, wir sollen und wir wollen die kostbare Zeit, die uns noch gegeben ist, zum Guten und zur Ehre unseres Gottes nutzen. Jesus kommt wieder, vielleicht in diesem Jahr. Dann werden wir bei ihm und der erlösten Gemeinde sein. Ja, alles wird neu. Denken wir daran. Der Herr will mit uns sein. Amen.